Ich bin Gerhard Stafelfeld. Ich bin vom Referat für politische Bildung des AStA der TU Darmstadt eingeladen worden, einen Beitrag zu leisten zur Ringvorlesung mit dem Titel Kapitalismus und Klima oder wie es ursprünglich hieß, Natur, Kapital, Protest. Der Gegenstand dieser Ringvorlesung oder der Anlass ist der Protest der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gegen die Klimapolitik der herrschenden Industrienationen und überhaupt der Nationen, die in den Vereinten Nationen organisiert sind. Ich habe an der Universität Hamburg zwischen 1979 und 2009 kritische Theorie der Gesellschaft und Kritik der politischen Ökonomie gelehrt und darüber auch einige Bücher verfasst. Der Anlass, dass mich der AStA eingeladen hat, war ein Aufsatz in der von Heinz Guess herausgegebenen Internetzeitschrift Kritiknetz. Und ein nachfolgendes, wesentlich ausführlicheres Buch über die Revolte der Natur und den konformistischen Protest, der sich eben auch mit der Problematik der Klimaschutzbewegung auseinandersetzt. Einen Vortrag in dieser Form zu halten, fand ich ursprünglich nicht möglich. Und jetzt aber doch unter den gegebenen Bedingungen auch nicht anders möglich, als dies im Internet zu veröffentlichen und zu Hause im eigenen Arbeitszimmer einen Vortrag vor niemandem zu halten. Die Problematik liegt darin, dass ohne Zuhörerin ein solcher Vortrag immer ein Monolog ist, bei dem der Sprecher nicht einmal auf mimische Reaktionen von Zuhörerinnen reagieren kann. Es hat überhaupt nichts Dialogisches mehr. Man wird auch nicht korrigiert durch fragende Gesichter oder durch einen zustimmenden Ausdruck. Man weiß nicht, ob das, was man sagt, deutlich geworden ist, wie das bei einem Vortrag, Präsenzvortrag möglich ist. Und so gesehen ist ein solcher Vortrag immer, hat immer die Tendenz zum Dogmatismus, zum Monolog und auch zur technischen Reproduzierbarkeit dessen, was vorgetragen wird. Das wird sich hier auch nicht vermeiden lassen. Ich möchte einleitend die Absicht und die These des Vortrags umreißen. Es geht mir um eine kritische Würdigung der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, nicht um eine abstrakte Negation oder abstrakte Beurteilung dessen. Diese Klimaschutzbewegung ist ja bekanntlich im August 2018 durch den Schulstreik von Greta Thunberg und ihren Sitzstreik vor dem Stockholmer Parlament initiiert worden und hat in sehr kurzer Zeit weltweit Nachahmer gefunden. In Deutschland seit Januar 2019. Diese Bewegung erfreut sich großer öffentlicher Aufmerksamkeit, weil bis dahin vorausgesetzt wurde, dass Schülerinnen und Schüler in dieser jetzigen Generation doch eine recht unpolitische Generation seien. Und erfreut sich auch deshalb vor allen Dingen großer öffentlicher Aufmerksamkeit, weil durch die Fülle der immer neuen, immer heißeren Sommer ist auch in den reichen Ländern, in den OECD-Ländern plausibel geworden ist, dass es so etwas wie eine Klimakrise gibt. Was Aufmerksamkeit zudem verdient, ist, dass die führenden Vertreterinnen überhaupt die ganze Bewegung nicht auf Widerstand stößt, sondern von Politik, Wirtschaftsvertretern und Medien geradezu hofiert wird. Das Verdienst dieser Klimaschutzbewegung Fridays for Future ist, dass die Klimakrise ins Bewusstsein gehoben wird. Der Mangel ist, dass diese Bewegung selbst ohne ein gesellschaftliches, ohne ein ökonomisches und politisches Bewusstsein ist. Und das deshalb, weil ein gesellschaftlicher Analphabetismus vorherrscht, der Widerstandbewegung, der Bewegung auf kaum einen gesellschaftlichen Widerstand, ein Widerstand des staatlichen Repressionsapparats stößt. Dieser gesellschaftliche Analphabetismus der Bewegung drückt sich unmittelbar darin aus, dass gefordert wird, seit Greta Thunberg und in Deutschland durch Luisa Neubauer, den Klimaforschern Beachtung zu schenken und gefordert wird, die Ziele der Klimakonvention von Paris aus dem Jahre 2015 endlich zu realisieren. Unter dieser Voraussetzung eines gesellschaftlichen Analphabetismus und weil es bei den Forderungen von Fridays nicht darum geht, Sozialforschern zuzuhören oder kritischen Theoretikern, sondern Klimaforschern, das heißt also den Naturwissenschaften, ist diese Bewegung unmittelbar plausibel als gesellschaftlich konform einzustufen. Das heißt, es geht um eine unter der herrschenden Ordnung neoliberale Kritik des globalisierten Neoliberalismus, um einen konformistischen Protest gegen das, was in der kritischen Theorie einmal die Revolte der Natur hieß. Revolte der Natur bedeutet nicht den Widerstand einer Revolte einer Natur an sich, sondern das, was Natur heißt, war immer schon bis zu den industriellen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts und auch heute ein Spiegel der Gesellschaft. Sodass Revolte der Natur bedeutet ein Widerspruch im gesellschaftlichen, politisch-ökonomischen Naturverhältnis. Was Fridays for Future auszeichnet, ist, dass sie die Globalisierungskritik, die nicht die Abschaffung der Globalisierung gefordert hat, sondern nur eine andere, eine reformierte Globalisierung, dass sie zu diesen Bewegungen dazugehört und diesen Bewegungen, die sich bislang gegen die G7, G20, gegen die Weltwirtschaftsordnung gewendet hat, einen zusätzlichen Aspekt gegeben hat, der von zentraler Bedeutung ist, nämlich die Klimakrise. Die Kritik dieser Bewegung als gesellschaftstheoretische und gesellschaftspraktische Kritik liegt aus zwei Gründen auf der Hand. Zum einen, weil diese Bewegung selber gesellschaftlich außerordentlich unreflektiert, wenn nicht analphabetisch ist. Und sie liegt deshalb auf der Hand, weil das gesellschaftliche und politisch-ökonomische Naturverhältnis schon seit der Antike und noch mehr in der Neuzeit und in der neueren Gesellschaftstheorie ein zentrales Thema ist, nämlich weil im Verhältnis zur Natur sich das gesellschaftliche Verhältnis spiegelt. Nun gehört jeder Kritiker, auch jemand, der eine Metakritik an der Kritik von Fridays übt, den kritisierten Verhältnissen an und steht nicht über ihnen. Und hat sich deshalb zu fragen, welche Kritik unter den gegebenen Verhältnissen möglich ist und wie die gegebenen Verhältnisse überhaupt eine bestimmte Kritik dann anleiten und eröffnen. Es ist ja nicht zu jeder Zeit jede Kritik möglich, sondern jede Kritik, wie jeder Gedanke, wie jede Praxis, ist immer ihre Zeit vom Geist der Zeit geprägt. Das Interesse, unter dem eine gesellschaftstheoretische Kritik dieses gesellschaftlichen Naturverhältnisses steht, ist einmal von Friedrich Engels klassisch ausgedrückt worden, 1843, 1844, mit der Formulierung, es gebe keine Versöhnung der Menschheit mit der Natur ohne eine Versöhnung der Menschheit mit sich selbst. Es gibt keine Versöhnung angesichts eines Krieges der Natur und gegen die Natur ohne einen ewigen Frieden, der die Menschheit selber versöhnt. Ich werde dementsprechend dieses Thema in 7 Punkten vortragen. Und zwar werde ich einmal das Verdienst von Fridays for Future im Kontext darstellen. Zweitens geht es um die gesellschaftstheoretische Kritik an Fridays als Notwendigkeit. Und drittens um die Frage der Methodik einer solchen Kritik. Wie ist überhaupt eine solche Kritik zu führen? Wenn Fridays for Future als neoliberale Kritik des globalisierten Neoliberalismus dargestellt wird, ist viertens zu klären, was ist Neoliberalismus? Welche Widersprüche sind im neoliberalen Zeitalter vorhanden, die Widersprüche gegen die widersprüchlichen Verhältnisse eröffnen? Auf dieser Grundlage wird fünftens eine exemplarische Kritik von Fridays for Future vorgestellt, anhand von Greta Thunbergs Publikation Reden zum Klimaschutz, ich will, dass ihr in Panik geratet, und anhand der wesentlich umfangreicheren Publikation von Luisa Neubauer und Alexander Repening vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft, beide Bücher 2019 erschienen. Nachfolgend gibt es eine kurze Skizze über die rechtspopulistische Leugnung der Klimakrise und abschließend einige Stichworte, inwiefern das Naturverhältnis ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, sodass die Forderung von Engels nach einer Versöhnung der Natur nur im Kontext einer gesellschaftlichen Versöhnung plausibel wird. Erstens also zum Verdienst von Fridays for Future. Auch wenn Greta Thunberg etwas anderes behauptet, die Klimakrise ist lange bekannt, seit Jahrzehnten. Es ist kaum etwas passiert. Die klimatischen Veränderungen, die Erderwärmung nimmt dramatische Ausmaße an. Es wird plausibel, dass nicht allzu lange Zeit ist, diese Krise zu überwinden, dass etwas passieren muss. Und die Bewegung Fridays for Future formuliert dies als drohende Apokalypse ohne versöhnende Aussicht. Das wichtigste Ziel ist also für Fridays, auch nicht sehr plausibel, aber immerhin, die Klimakonvention von Paris, von Neubauer und Repening gefeiert als Meisterstück der internationalen Diplomatie. Die Klimakrise ist also bekannt. Und nichts ist passiert. Und dieses Bekannte drückt sich aus in einer Reihe von klassischen Dokumenten, die sich lohnen, noch einmal nachzulesen. Ich gehe jetzt eine Reihe solcher Dokumente durch, 5 insgesamt, und beginne 1972 mit dem Bericht des Club of Rome, eines Zusammenschlusses von Unternehmern, Wissenschaftlern interessierten Politikern mit dem großen Titel und dem leitenden Titel für die nächsten 20, 30 Jahre, die Grenzen des Wachstums 1972. Dieser Bericht versucht Modellrechnungen zu machen, zu jener Zeit zum ersten Mal umfänglich, und fasst die Analysen dahin zusammen, dass die Tendenz zum wirtschaftlichen Wachstum begrenzt sind, weil dieses Wachstum, was man gewohnt ist, immer in Prozenten zu berechnen, dann in absoluten Zahlen gegen unendlich tendiert. Und die Autoren sagen, das Wachstum tendiert gegen unendlich, die Erde ist aber endlich und darin liegen die Grenzen des Wachstums, vor allen Dingen des wirtschaftlichen Wachstums. Und man berechnet die Zeit, an der diese Wachstumsgrenzen erreicht sein werden, auf etwa die Jahre 2050 oder 2100. Das heißt, dann wird der Verbrauch von Energie und Rohstoffen an die endlichen Ressourcen der Erde stoßen. Dann wird die Fähigkeit der Erde, Schadstoffe aufzunehmen, an Grenzen stoßen. Dann wird es keine Agrarflächen geben, um die zu wachsende Bevölkerung, Weltbevölkerung zu ernähren. Und so versuchen die Autoren dieser Studie etwas, was nachher nicht in dieser Form durchgehalten wird. Man berechnet die Tendenzen und fragt sich auch nach den Ursachen dieser Grenzen des Wachstums. Und da werden hier zwei genannt. Und zwar wird einmal gesagt, die Industrie. Man sagt nicht Kapitalismus und man sagt nicht bürgerliche Ökonomie, man drückt es technisch aus. Die Industrie, die industrielle Produktion von Produktions- und Konsumptionsmitteln folgt der Logik exponentiellen Wachstums, sodass sich bei einem Wachstum von etwa 3% pro Jahr der Ausgangswert in absoluten Zahlen in gut 23 Jahren verdoppelt und so weiter gegen unendlich. Und die andere Möglichkeit, die die Autoren in Erwägung ziehen, ist auch ein exponentielles Wachstum, nämlich das Bevölkerungswachstum. Und diese Überlegung schließt an die Theorie der Überbevölkerung, die kurz vor 1800 formuliert worden ist von Thomas Robert Malthus. Der zweite große Bericht, in dem die Klimakrise allgemein, die Krise der Naturzerstörung dokumentiert worden ist, ist der Bericht der US-Administration an den Präsidenten von 1980 unter dem Titel Global 2000. Es werden dort Entwicklungen in den Bereichen Weltbevölkerung, Ressourcen untersucht und die Auswirkungen dieser Entwicklungen. Es geht auch um exponentielles Wachstum, aber hier nur der Weltbevölkerung und nur unter der Theorie der Überbevölkerung. Die Auswirkungen dieser Entwicklung werden prognostiziert und berechnet sehr umfänglich mit großem wissenschaftlichem Aufwand. Die Nahrungsmittel würden knapp. Die Kluft zwischen Reichtum und Armut innerhalb der Nationen und zwischen den Nationen würde sich verschärfen. Die Natur würde zerstört. Klimaveränderungen seien kaum noch aufzuhalten, wenn nicht wesentliche Strukturänderungen vorgenommen würden. Die Erderwärmung würde durch den steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre zunehmen, bis es eventuell zu spät ist. Das heißt, 1980 war das, was heute im Mittelpunkt steht, der Debatte um die Erderwärmung, um die Klimakrise, nämlich der Ausstoß von CO2, von Kohlendioxid in die Erdatmosphäre und die dadurch verursachte Erderwärmung. Das ist seit 40 Jahren spätestens durch Global 2000 bekannt. In einem Bericht an den US-Präsidenten und nicht in einem Bericht der Vierten Internationale. Dass sich aber um einen Bericht an den US-Präsidenten handelt, sieht man daran, dass als Ursache hier der Bevölkerungsdruck benannt wird, vor allen Dingen in den ärmeren Nationen, das heißt in Afrika, Asien und Lateinamerika, und dass zu Strukturänderungen in der bürgerlichen Ökonomie nichts gesagt wird. Es geht nur um die Überbevölkerung und nur darum, um die Frage, wie diese reduziert werden kann. Der dritte Bericht, in dem die Klimakrise prominent zum Thema gemacht wird, ist der Weltentwicklungsbericht, der Millenniumsbericht der Weltbank, der IBRD, im Jahre 2000. Das ist ein sehr interessanter Bericht, weil er noch einmal erklärt oder plausibel macht, inwiefern Berichte über klimatische Veränderung gesellschaftlich analphabetisch werden. Gleich einleitend sagt dieser Bericht und ähnliche Berichte auch und Stellungnahmen vom Internationalen Währungsfonds bis zur EU immer mit denselben Formulierungen: Wir leben in der Globalisierung. Was ist das? Und die Weltbank sagt, das wissen wir auch nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir es nicht wissen können, sodass wir in der Globalisierung undurchschaubaren Kräften ausgesetzt sind, denen man nicht ausweichen kann, die man eventuell zügeln könnte, aber auch nicht mehr. Es gäbe dann, was die Naturzerstörung betrifft, verschiedene grundlegende Probleme, zum Beispiel die Zerstörung der Artenvielfalt auf der Erde. Im Jahre 2000 wird gesagt, es war bis vor kurzem der Abbau der Ozonschicht der Erde aufgrund des Ausstoßes von FCKW, Fluorkohlenwasserstoff, ein Problem, das aber weitgehend gelöst sei nun. Und das Hauptproblem sei jetzt die globale Klimaveränderung aufgrund des Ausstoßes von CO2. Da das, was Globalisierung heißt, was die Weltwirtschafts- und Weltgesellschaftsordnung ist, nicht erkannt werden kann, bestünde der einzige Ausweg in technischen Innovationen, in der Reduktion des Bevölkerungswachstums in den Entwicklungsländern und in individuellen Verhaltensänderungen. Der vierte Bericht, der belegt, dass die Klimakrise längst bekannt ist, ist der bemerkenswerte Bericht des Weltklimarats aus dem Jahre 2007, in dem auf der Grundlage groß angelegter Untersuchungen auch über die Erdgeschichte und die industrielle Entwicklung und deren Konsequenzen für die Naturzerstörung zusammengefasst wird. Es gibt eine Erderwärmung und die ist nicht auf die Naturgeschichte zurückzuführen, sondern anthropogen verursacht durch den Menschen. Und die Frage ist, durch welche? Durch den Menschen verursacht. Die Frage ist hier durch Industrie oder durch das Bevölkerungswachstum. In diesem Bericht wird etwas erstmals formuliert, was die führenden Vertreterinnen von Fridays for Future auch heute sagen. Es gab im 20. Jahrhundert große Krisen, zwei Weltkriege, viele lokale regionale Kriege, es gab Völkermorde, es gab den Nationalsozialismus, Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus mit all den Verbrechen. Aber das, was jetzt ansteht, die Klimakrise, das war die größte Krise überhaupt. Das heißt, alles andere tritt dahinter zurück und verblasst dahinter. Und es wird dann sogar vom damaligen Staatssekretär im Bundesumweltministerium, einem Vertreter der Grünen, gesagt, wir hatten ein Jahrhundert des Friedens und der Freiheit. Und jetzt steht zu befürchten, dass es einen Krieg gegen die Natur gibt und dass der nur dazu führen kann und muss, Friede mit der Natur zu machen. Ein Frieden mit der Natur angesichts einer solchen Geschichtsschreibung heißt ein Frieden mit der Natur in einer Welt 2007, in der es jedes Jahr Dutzende von Kriegen überall auf der Welt gibt. Aber mit der Natur, glaubt man bei so einer Geschichtsschreibung, könnte man auch unter diesen Bedingungen einen Frieden machen. Das nächste und letzte Dokument, was für Fridays for Future das entscheidende Dokument ist, ist das Klimaschutzübereinkommen von Paris aus dem Jahre 2015, wo von Greta Thunberg bis Luisa Neubauer und allen, die ihnen nachfolgen, gefordert wird. Dieses Abkommen soll realisiert werden. Es ist ein Abkommen der Unterzeichnerstaaten des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen von 1992. Und dieses Übereinkommen hat dann ab 1995 zur Folge das jährlich stattfinden Conferences of the Parties, in denen es um die Realisierung dieses Rahmenabkommens geht. Der zentrale Inhalt einerseits dieses Klimaschutzabkommens von Paris ist die Festlegung des Ziels der Vertragsparteien, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten und den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dieses Ziel wird auf die unmittelbare Ursache zurückgeführt. Es geht um den Ausstoß der Treibhausgase, um den Ausstoß von CO2 und den gilt es zu reduzieren. Das heißt, in dieser Form wird sowohl das Symptom als auch die Ursache naturwissenschaftlich erkannt. Und obwohl man feststellt, dass es anthropogene Ursachen gibt, werden die gesellschaftlichen Ursachen nicht benannt und es gibt auch gar keinen Anlass, sie zu benennen. Entsprechend fallen die Mittel aus, die vorgeschlagen werden, neue Technologien und Finanzen. Zum Beispiel das Ziel der Klimagerechtigkeit, von dem Alexander Repping sich so begeistert zeigt. Klimagerechtigkeit heißt, dass die reichen Nationen die ärmeren Nationen mit finanziellen Mitteln unterstützen, um die Ziele zu erreichen. Es geht also keineswegs darum, eine neue, gerechte Weltwirtschaftsordnung zu schaffen, eine globale Gerechtigkeit, sondern nur, dass die ärmeren Nationen finanziell unterstützt werden. Und es wird deshalb auch unterstellt, dass die reicheren Nationen im Klimaschutz den ärmeren Nationen vorangehen und die Führung übernehmen. In diesem Sinne wird in diesem Klimaschutzabkommen die bestehende Weltwirtschaftsordnung wie selbstverständlich vorausgesetzt. Alles, was hier vorgesehen ist zur Zielerreichung, legt das Abkommen explizit fest muss übereinstimmen mit dem Imperativ eines wirtschaftlichen Wachstums, nur dass die wirtschaftliche Entwicklung des Wachstums nachhaltig sein soll. Das ist eine Metapher und geht darauf zurück, dass man gesagt hat, in einem Wald sollen nur so viele Bäume gefällt werden, wie auch nachwachsen. Das heißt dann Klimaneutralität. Es geht also keineswegs um eine weltgesellschaftliche Gerechtigkeit, um die Abschaffung der klassischen Unterscheidung der Nationen nach erster, zweiter, dritter, vierter Welt oder nach den entwickelten Ländern, den weniger entwickelten Ländern und den vollends unterentwickelten Ländern und so weiter. Die Klimakrise ist also bekannt durch diese Dokumente. Die Klimakrise ist zweitens bekannt durch die institutionellen Reaktionen, die auf die Dokumente gefolgt sind. Auf nationaler Ebene haben wir in der Bundesrepublik seit 1972, seit dem Bericht des Club of Rome, die Ökologiebewegung, die dem Ziel der Bewahrung der Schöpfung dient und sich organisiert hat im BBU, der Bürgerinitiative Umweltschutz. Wir haben seit 1970 in Deutschland einen Sachverständigenrat für Umweltfragen, seit 1974 ein Umweltbundesamt, seit 1981 Umweltministerien der Länder und nach dem Super-GAU in Tschernobyl haben wir 1986 ein Bundesministerium für Umwelt. Wir haben Bewegungen, die Anti-AKW-Bewegung. Und was scheinbar relevant ist für Fridays for Future, 1979 wurde die Partei Die Grünen gegründet, die seit 1983 im Deutschen Bundestag ist und deren Hauptthema ursprünglich wesentlich die Kritik an der Naturzerstörung war und mit dem Ziel einer Versöhnung mit der Natur. Nun kann Fridays for Future zu Recht sagen, diese Partei hatte fast 40 Jahre Zeit, auf diesem Gebiet einiges zu bewegen. Das hat sie auch etwas gemacht. Aber grundsätzlich hat sie die weitere Erderwärmung nicht stoppen können und keinen substanziellen Beitrag dazu geleistet. Die Klimakrise ist bekannt und institutionell umgesetzt, nicht nur national, sondern international. In einigen Stichworten, 1979 gab es von der UNO die erste Weltklimakonferenz in Genf, auf der die Welt, die Meteorologieorganisation, weltweite Meteorologieorganisation, WMO, gegründet wurde. Es gab die Klimakonferenz von Toronto 1988 mit der Gründung des Weltklimarats. Es gibt das Rahmenabkommen der UN über Klimaänderungen, vorhin erwähnt, von Rio 1992 und in Kraft seit 1994. Es gibt seit 1994, erstmals Berlin 1995, die Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens. Und auf dieser Conference of the Parties Nummer 25 in Paris wurde eben das Übereinkommen von Paris geschlossen. Zusammengefasst, trotz aller Dokumente, trotz aller internationalen Organisation, Bewegung und so weiter, kann Fridays for Future zu Recht sagen, es ist nichts passiert. Es muss etwas passieren. Es ist ja alles prognostiziert. Es scheint durch die Klimaforschung alles bekannt. Und das Verdienst von Fridays for Future ist, darauf zu reagieren und darauf hinzuweisen und darauf zu bestehen, dass auf diesem Gebiet der Naturzerstörung, der weiteren Erderwärmung und der scheinbar drohende Selbstzerstörung der Menschheit unmittelbar etwas passieren muss. Und man sagt schnell und vergisst dabei, wie langsam gesellschaftliche Veränderungen gegangen sind. Man denke nur an die Arbeiterbewegung. Zweitens möchte ich kurz noch einmal auf die Einleitung zu sprechen kommen, über die Notwendigkeit einer gesellschaftstheoretischen Kritik an der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Und zwar gibt es zwei Notwendigkeiten, aus denen diese Kritik möglich ist. Der erste Grund ist, dass man mit einem Recht von einem gesellschaftlichen Analphabetismus der Bewegung sprechen kann, exemplarisch bei Greta Thunberg und Luisa Neubauer. Bei ihrer Forderung, man solle endlich den Klimaforschern zuhören. Und bei ihrer Vorstellung, dass diese Klimakrise naturwissenschaftlich zu erforschen ist und mit naturwissenschaftlich-technischen Mitteln überwunden werden soll, obwohl Thunberg immer dazu aufruft, alles muss verändert werden. Neubauer sagt, wir brauchen eine Klimarevolution. Das klingt rhetorisch außerordentlich radikal. Reduziert sich aber auf die Verwirklichung des Pariser Klimaschutzabkommens. Und von dem kann man nun wirklich nicht sagen, dass dies ein neues kommunistisches Manifest ist. Als letztes Beispiel für diese Ausrichtung der Kritik von Fridays kann man nachgucken, Luisa Neubauer gibt öfter Interviews, offenbar sehr gerne und offenbar mit Großfotos. Und zuletzt habe ich das gelesen am 20.03. diesen Jahres, ihr Interview im Hamburger Abendblatt über die Covid-19-Pandemie. Und da ist sie gefragt worden, nach der Analogie zwischen dieser Covid-19-Pandemie, dieser Krise und der Klimakrise. Und da äußert sie die Überlegung und die Hoffnung, dass nach dieser Covid-19-Pandemie, sollte sie beendet werden, es mit der Klimakrise und deren Überwindung besser vorangeht. Und zwar überlegt sie, dass in dieser Covid-19-Pandemie, das ist ja sehr deutlich geworden, die Virologen sich vor Einladungen in Politik und Massenmedien gar nicht retten konnten und dass das, was sie raten, das auch ist, was politisch weitgehend realisiert wurde. Man hat den Naturwissenschaftlern, den Virologen zugehört, im Unterschied zu den Klimaforschern. Und Neubauer hofft dann, dass nach dem Ende der Covid-19-Pandemie man den Klimaforschern ebenso zuhört wie heutzutage den Virologen. Das ist eine merkwürdig naive Vorstellung, weil das Zuhören der den Virologen zuzuhören an einem ökonomischen Interesse entspricht. Würde man es nicht machen, würde die Ökonomie zusammenbrechen, was sie ohnehin ist. Und die Frage ist, ob nach der administrativen Abfederung dieser Krise in Deutschland eine zweite Krise ebenso abgefedert werden könnte. Man ist also gut beraten, den Virologen im ökonomischen Interesse zuzuhören. Genau dieses ökonomische Interesse ist in Bezug auf die Klimakrise überhaupt gar nicht vorhanden. Neubauer berichtet in ihrem Buch unter anderem über eine Diskussion mit dem Bundeswirtschaftsminister, der ihr noch einmal präsentiert hat, den Glaubensartikel der Ökonomen, der auch, wie gesagt, im Pariser Klimaabkommen manifestiert ist, es müsse eine Übereinstimmung geben von Ökonomie und Ökologie und es sei nur so viel Klimaschutz möglich, wie dies im Interesse der Sicherung wirtschaftlichen Wachstums sei. Im Übrigen muss man als Gesellschaftstheoretiker sagen, wenn die Gesellschaftstheoretiker Erkenntnisse hatten, die gesellschaftlich relevant sein konnten, dann wurde ihnen in der Regel nicht zugehört, sondern vom Prozess gegen Sokrates bis zur Ausweisung und zur Vertreibung und Ermordung von Gesellschaftswissenschaftlern im Nationalsozialismus oder bis zum Exil von Jean-Jacques Rousseau oder Karl Marx. Da ist man es gewohnt in der Gesellschaftstheorie und das ist auch ein wesentlicher Erkenntnisgegenstand der Gesellschaftstheorie, dass eben nicht zugehört wird, sondern der theoretische und praktische Widerstand auch auf Widerstand stößt. Das ist bei der Klimaschutzbewegung heute nicht der Fall. Die zweite Notwendigkeit, auf die ich einleitend hingewiesen habe, das gesellschaftliche Naturverhältnis zum Thema zu machen einer gesellschaftstheoretischen Kritik von Fridays. Dieses Verhältnis war immer in der Sozialphilosophie seit der Antike bis zur Gesellschaftstheorie des 19. und 20. Jahrhunderts ein zentraler Gegenstand der Philosophie und Gesellschaftstheorie bis hin zur Utopie von Friedrich Nietzsche am Ende des 19. Jahrhunderts einer erlösten Natur, bis hin zu den Diagnosen der kritischen Theorie über den Zusammenhang von Naturbeherrschung und Barbarei und den Ausweg, die Überwindung der Barbarei durch eine Versöhnung mit der Natur, die unmittelbar nur möglich ist, durch eine gesellschaftliche Versöhnung zu erreichen. Und neuerdings die Gesellschaftstheorie, wie die Neoliberalen ihre Lehre selbst nennen. Die neoliberale Überzeugung, dass Darwins Theorie der Naturgeschichte auf die Gesellschaftsgeschichte übertragen wird, dass die selektive Ausmerzung in der Naturgeschichte, in der Gesellschaft und der bürgerlichen Ökonomie die Institution des Wettbewerbs hat. Insofern ist eine gesellschaftstheoretische Kritik aufgrund des gesellschaftlichen Analphabetismus von Fridays und aufgrund der Thematik der Sozialphilosophie und Gesellschaftstheorie einfach naheliegend und weiterführend im Interesse der Bewegung, im Interesse der Versöhnung mit der Natur. Die Konsequenz also so einer gesellschaftstheoretischen Kritik ist der Imperativ, dass es eine Versöhnung mit der Natur ohne eine gesellschaftliche Versöhnung, wie Friedrich Engels es ausgedrückt hat und zeitgleich auch Karl Marx in der Formulierung einer Resurrektion der Natur, dass es eine solche Versöhnung mit der Natur nicht geben kann ohne einen weltgesellschaftlichen ewigen Frieden. Drittens. Bei einer gesellschaftstheoretischen Kritik von Fridays for Future gibt es sofort Widerstand. Man hat zu fragen, was ist das eigentlich, Fridays? Was eint die Bewegung? Welche gemeinsamen Überzeugungen gibt es? Und wenn man sich auf dieses Gebiet begibt, stößt man sofort auf Hinweise, dass das ja alles nur vereinzelte Überzeugungen seien oder Stellungnahmen, es sei ja auch irgendwo richtig, aber vieles sei auch ganz anders und es gäbe in dieser Bewegung sehr viele unterschiedlichen Positionen. Das heißt, man individualisiert und atomisiert die Bewegung und fragt gar nicht mehr danach, was sie eint. Selbstverständlich gibt es empirisch bei einer weltweiten Bewegung sehr unterschiedliche Überzeugungen und Praxen. Aber selbstverständlich gibt es bei einer weltweiten Bewegung vor allen Dingen das, was sie eint. Und wenn man dies nicht mehr angeben kann in der Bewegung, dann ist das ein Beispiel dafür, dass sie selber gesellschaftlich nicht sehr reflektiert ist. Man kann also bei der hier vertretenen These eines gesellschaftlichen Analphabetismus der Bewegung sofort Gegenbeispiele bringen. Zum Beispiel den, dass es durchaus kapitalismuskritische Positionen innerhalb von Fridays gibt. Und die Frage ist dann, was ist Kapitalismuskritik und wie sieht die heute aus? Und gibt es sie überhaupt? Und wie wäre die möglich? Das ist eine durchaus umstrittene Frage, gerade unter denjenigen auch, die an Marx' Kritik der politischen Ökonomie anknüpfen. Eine gesellschaftstheoretische Kritik setzt immer voraus, dass der Kritiker und auch der Kritiker des Protestes den Verhältnissen zugehört. Und dass niemand über diese Verhältnisse hinaus ist, soweit die Verhältnisse nicht selbst überschießende Potenziale, die, wie Marx mal gesagt hat, auf eine andere, neue oder vernünftige Gesellschaft verweisen, enthält. Im Land Utopia hat bisher noch niemand gelebt. Das Denken, das Handeln, auch die Fantasie von Menschen sind keine gesellschaftsfreien Räume. Man kann sich nicht einfach, auch wenn man das fantasiert, denken, was man will und sein, wenn man will. Die Kritik an Fridays hat diesen Protest deshalb aus den Verhältnissen zu erklären, aus den Möglichkeiten theoretischer und praktischer Kritik unter den bestehenden Umständen. Und deshalb muss die Kritik exemplarisch verfahren. Nicht dem Imperativ empirischer Verallgemeinerbarkeit, statistischer Verallgemeinerbarkeit folgen, sondern eine Allgemeinheit auf der Ebene unbewusster Verhältnisse im psychoanalytischen Sinne oder im Sinne der marxischen und engelschen Kritik der politischen Ökonomie anstreben. Deshalb wird exemplarisch anhand der herausragenden Vertreterin die allgemeine Anerkennung genießen und in deren Aussagen die gesellschaftlichen Bedingungen in idealtypischer Weise auftauchen, weshalb sie auf der Höhe der Zeit sind, zu untersuchen seien. Diese Aussagen als auf der Höhe der Zeit stehend, erweisen sich insofern als Geist dieser Zeit, dass sie alles in Frage stellen, soweit die Verhältnisse dies erlauben, aber nicht weiter. Und dass sie deshalb diesen Verhältnissen auch verhaftet sind. Wenn seit 1971, 81 und dann endgültig nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus in Mittel- und Osteuropa die weltweite Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, von Politik und Kultur der Neoliberalismus ist, dann muss die exemplarische Kritik der Logik dieser Ordnung nachgehen, ihren Widersprüchen und den Möglichkeiten eines Widerspruchs gegen die Widersprüche, das heißt die Möglichkeiten der Kritik aufzeigen. Nun ist es mit einer Kritik der politischen Ökonomie des Neoliberalismus nicht so einfach. Es gibt einen klassischen Satz von Adorno aus dem Jahr 1961, als der Neoliberalismus theoretisch schon ausformuliert war und auch von kritischen Theoretikern rezipiert wurde, aber als praktisch der Neoliberalismus noch nicht durchgesetzt war. Nach diesem Satz gilt, dass die Irrationalität der bürgerlichen Gesellschaft, ich zitiere Adorno, gesammelte Schrift 11, Seite 284, die Irrationalität der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Spätphase widerspenstig dagegen sei, sich begreifen zu lassen. Und dass dies noch gute Zeiten waren, als die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie dieser Gesellschaft geschrieben werden konnte, weil diese Marx'sche Kritik der liberalen bürgerlichen Ökonomie galt, in der deutlich war, dass in ihr die bisherige Geschichte aufgehoben war und dass sie durch der ihr eigenen Utopie auch über sie hinauswies. Adornos Frage ist, ob eine ähnlich immanente Kritik, die sich an die überschießenden Potenziale einer Gesellschaft, an die utopischen Potenziale hält, ob diese Möglichkeit des neoliberalen Irrationalismus einer Kritik dieser Verhältnisse noch heute besteht. Und wenn man auf der einen Seite dies plausibel machen will, dann kann man das sich angucken, was Ingo Elbe sehr fleißig mit seiner Studie über Marx im Westen zusammengefasst hat, an Marx Philologie, und ausdrücklich sagt darin, es geht vor allen Dingen um die Bewahrung der Marx-Rezeption nach 1965 in Westdeutschland, aber nicht um die Erkenntnis der gegenwärtigen Verhältnisse. Sodass das, was er macht, ist, dass er die Marx-Rezeption ins Museum der Theoriegeschichte stellt und ihr den Kern nimmt. Mit Marx, dass es nicht darum geht, die Welt zu interpretieren, sondern zu verändern. Und wenn man in dieser Weise das Feld räumt, die Gegenwart mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie erkennen zu wollen, dann überlässt man anderen das Feld wie Naomi Klein, einer der führenden Figuren der Globalisierungskritik seit den 90er Jahren oder seit Genua 2001, die in ihrem Buch über die Schocktherapie einen Katastrophenkapitalismus durch eine Verschwörungstheorie zu erklären sucht. Die Schwierigkeiten einer Kritik der neoliberalen Gesellschaft und Politikökonomie kann man an den Dogmen ablesen, die ich kurz skizziere. Alle diese Dogmen beruhen auf dem von den Neoliberalen, vor allen Dingen von dem führenden Vertreter Friedrich August von Hayek, konstatierten Gegensatz des klassischen Liberalismus, Hayek sagt französischer Herkunft, und Neoliberalismus. Der klassische Liberalismus ist die Lehre der bürgerlichen Aufklärung und bürgerlichen Revolution. Der Neoliberalismus muss man dagegen setzen, und so wird es auch von den Theoretikern des Neoliberalismus vertreten, auch in Bezug auf die Theoriegeschichte. Der Neoliberalismus ist der Liberalismus nicht der Aufklärung, sondern der Gegenaufklärung. Der Liberalismus nicht der Revolution, sondern der Restauration. Deshalb steht als erstes Dogma, dass Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze unerkennbar sind aufgrund ihrer Komplexität, dass unbewusste Traditionen, unbewusste Kräfte, wie es auch die Weltbank aufgenommen hat, herrschen und das Ganze das Irrationale ist. Zweitens, wenn das Ganze undurchschaubar ist, muss es geglaubt werden als Dogma und tendiert zur Verallgemeinerung. Globalisierung und zur Exklusion aller, die es nicht glauben, nämlich der Fremden. Das heißt, die andere Tendenz ist die Volksgemeinschaft. Wenn das Ganze unerkennbar ist, dann kann es weder wie bei Keynes rational gesteuert, noch wie es die Intention von Kant und Marx war, vernünftig eingerichtet werden. Weiter, wenn das Ganze der bestehenden Verhältnisse das Unerkennbare ist, gibt es weder ein Bewusstsein der Geschichte, weil die immer nur von den bestehenden Verhältnissen ausgeschrieben wird, noch gibt es, wie Kant es genannt hat, eine vernunftgegründete Hoffnung. Ende der Geschichte, Ende der Utopien sind die entsprechenden Stichwörter. Hayek betont dann, und darüber hat er extra ein Buch geschrieben, es gibt von ihm viele Bücher, recht redundant, und das eine ist über Individualismus und Wirtschaftsordnung, in dem er nochmal zusammenfasst und ausführt, wenn das Ganze das Unerkennbare ist, dann resultiert ein methodologischer und praktischer Sozialatomismus. Die Menschen wissen sich, mit Marx ausgedrückt, nicht als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern nur als vereinzelte Einzelne. Und weil sie ohne Gesellschaftsbewusstsein sind, glauben sie, Individuen zu sein. Und nur weil sie ohne Gesellschaftsbewusstsein sind, werden sie zu Marionetten der Verhältnisse. Es ist also ein Sozialatomismus durch Zerstörung des Individuums. In der Sprache der Neoliberalen, es herrscht ein freiwilliger Konformismus. Es gibt in dieser Theorie viele Widersprüche. Der erste Widerspruch, der sofort auffällt, ist, dass die neoliberale Theorie der Gesellschaft eine Gesellschaftstheorie ist, die erklärt, dass man die Gesellschaft nicht erkennen kann, sondern dass das geglaubt werden muss. Es gibt außer diesem Hauptwiderspruch auch den Widerspruch zwischen dem Anspruch auf Individualismus in der neoliberalen Ordnung und auf Anpassung, auf freiwilligen Konformismus. Und es gibt in diesem neoliberalen Dogmatismus den Widerspruch von Globalisierung einerseits und Volksgemeinschaft andererseits. Diese Widersprüche provozieren einen Widerspruch, eine Kritik. Die neuere Kritik an der neoliberalen Globalisierung ist die Globalisierungskritik, die sich manifestiert hat in den großen Protesten 1999 in Seattle und 2001 in Genua, auf denen gefordert wurde Demokratie, Umweltschutz, Individualismus und wo dann Naomi Klein, die dieser Bewegung prominent zugehört und die diese Bewegung auch in mehreren Publikationen zum Ausdruck gebracht hat, ihre Ziele, ihre Strukturen, ihre Geschichte zum Ausdruck bringt, dass diese Bewegung eine redundante Bewegung ist, und zwar deshalb, weil man keine Vorstellung hat und keine entwickelt hat und durch die praktische Kritik auch keine neuen Verhältnisse entwickelt hat, die sich entweder zum Ziele ziehen, an die christliche Nächstenliebe anzuknüpfen, oder an den klassisch-liberalen Kosmopolitismus oder an die sozialistische Solidarität oder an die Aufklärung oder die bürgerlichen und sozialistischen Revolutionen oder an die philosophische Vernunft. Naomi Klein sagt, diese Bewegung, was sie eint, ist, dass sie ein Netz von Netzen ist und im Internet stattfindet, ohne dass eine neue Gesellschaft zum Vorschein käme. Und dass deshalb, weil dies so ist, diese Bewegung immer nach jedem Anlass sofort auseinandergeht und bei jedem neuen Anlass sich neu eint. Und in diesem Sinne, dass sie dauernd sich selbst auflöst und wieder zusammenkommen, wird sie gewissermaßen zum Bewegungsfeld von professionalisierten Kritikern, Aber es taucht dort nichts Neues auf. Das ist auch etwa der Standpunkt von Fridays for Future. Und der zweite Widerspruch gegen diese Widersprüche ist die rechtspopulistische Kritik, die nicht im Unterschied zur Globalisierungsbewegung sagt, fordert New Global, sondern die hier fordert No Global. Die Volksgemeinschaft gegen die Globalisierung, den Nationalismus gegen den Internationalismus, die sich auf Rassismus, Überbevölkerungstheorie, Antisemitismus und auf die Apologie von Aggression nach innen und außen stützt. Vor diesem Hintergrund der neoliberalen Ordnung und der Möglichkeiten von theoretischer und praktischer Kritik, die diese Ordnung eröffnet, geht es jetzt um eine exemplarische Kritik von Fridays for Future. Fünftens. Mehr skizziert in Greta Thunbergs Reden zum Klimaschutz. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Und die ausführliche Darstellung des Selbstverständnisses von Fridays ist von Luisa Neubauer, Alexander Repening, vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Beide Bücher 2019 erschienen. Und an diesen Büchern möchte ich exemplarisch erklären, worin dieser gesellschaftliche Analphabetismus besteht, der Klimaschutzbewegung. Ein Analphabetismus, der im Interesse der Bewegung unbedingt überwunden werden muss, wenn je eine Versöhnung mit der Natur gelingen soll. Ich gehe nach verschiedenen Stichworten beide Publikationen einfach durch. Es ist eine Skizze und wer das ausführlicher haben will, muss sich mein Buch über angucken, über die Klimaschutzbewegung. Also Revolte der Natur und konformistischer Protest. Interessant sind immer die Titel. Das ist der erste Punkt. Bei Greta Thunberg, ich will, dass ihr in Panik geratet. Das ist ein Zitat aus einer Rede. Und wenn man sich überlegt, dass die Autorin dieser Reden das ja nicht einfach so dahin sagt. Und wenn sie es ohnehin einfach nur bewusstlos dahin sagt, drückt sie ja etwas aus. Der Verlag hat das übernommen, diese Formulierung. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will. Ist eine recht autoritäre Fantasie. Und dass sie in Panik geratet, verrät, dass sie zu Mitteln der Massenpsychologie zu greifen hofft. Nun fragt man sich, ob Greta Thunberg das tatsächlich gewollt haben kann, was sie da sagt. Wenn man Panik sich überlegt, was das eigentlich ist, und sich überlegt, dass es sich um Wut gegen bestimmte Dinge nicht handelt, auch kein Zorn, der aktiver ist, auch keine philosophische Verwunderung, die sich ins Kontemplative zurückbegibt, auch kein empörendes Aufbegehren. Dann kommt man zu der Aussage von Sigmund Freud, Panik ist eine Fluchtreaktion angesichts scheinbar großer Mächte, den man ausgeliefert ist, und in der Panik wird jede Masse, Freud macht das am Militär deutlich, aufgelöst. Jeder rettet sich. Jeder rettet sich, so wie er kann. Das heißt, in der Themenformulierung, in der Titelformulierung steckt drin, dass man in Panik gerät, nur unter der Voraussetzung, dass gesellschaftliche Kräfte herrschen, die man nicht begreift, und dass die Fluchtreaktion nicht dazu führt, die Verhältnisse umzustürzen, und vernünftig zu gestalten oder rational zu regeln, sondern dass man sich individualisiert. Gesellschaftsanalphabetismus, Sozialatomismus. Bei Luisa Neubauer und Alexander Repening ist das so ähnlich. Eine Geschichte unserer Zukunft heißt das Buch. Im Untertitel. Und das sagt, sie sind schon in der Zukunft. Sie sind, bewohnen schon das Land Utopia, das Ziel ist gegeben. Sie sind die Avantgarde und rufen dann den Leserinnen und Lesern zu, an die Possibilisten dort draußen. Dann wird im Buch erklärt, was Possibilismus ist, und es wird gesagt, es ist ein Machen. Wir krempeln die Ärmel hoch, wir machen. Das heißt, wir wissen, wo es hingeht, und wir wissen, wie man es macht. Es geht nicht um gesellschaftliche Praxis, weltverändernde Praxis, sondern um Sozialtechnik. Und weil sie schon in der Zukunft leben, könnte man das Buch auch besser mit dem Untertitel versehen, der im Buch so redundant auftaucht, dass man es irgendwann nicht mehr lesen kann. Ich, Luisa, ich, Alex. Ich. Sie sind als Personen systematisch relevant, weil sie das Land Utopia schon bewohnen und wissen, wie man da hinkommt. Und deshalb sind sie die Avantgarde. Das heißt, sie sind so etwas wie die Influencer dieser Klimaschutzbewegung und die anderen sind die Follower. Autoritärer kann man eigentlich kaum denken. Wenn man sich die Form der Reden und Darstellung anguckt und zunächst mal sich auf die Reden von Greta Thunberg stützt und noch interessanter ist eigentlich, sie reden zu sehen, dann sieht man hier eine junge Frau, die mit biblischem messianischem Ernst das Weltende verkündet, Staccato-Sätze hat, wenn die Menschen wüssten, was ich weiß, würden sie mich nicht fragen, warum ich das mache. Und sie sagt dann auch, was Neubauer und Repening irgendwie auch unterstellen, die Klimakrise ist bereits gelöst, man weiß, wie es geht, man muss es nur machen. Bei Neubauer und Repening ist auf den ersten Seiten schon relativ deutlich, wie die beiden sich zur Welt verhalten. Sie berichten von einem schwedischen Sommer, sie sitzen in einer Villa in der Stadt, in der Greta Thunberg geboren ist. Das ist also nahezu, als sei Jesus neben ihnen, ihr Nachbar. Und essen Zimtkekse und trinken Kaffee und listen mal das Elend der Welt auf. Also von den Kriegen bis zum Rassismus und so weiter, eigentümlich, desinteressiert, gleichgültig und sehr idyllisch. Und auf dieser Grundlage einer solchen Gleichgültigkeit gegenüber dem Zustand der Welt, Herr Repening war, so wie man es nachlesen kann, ein Jahr in der peruanischen Hauptstadt Lima. Aber das hat ihn offensichtlich nicht weiter geprägt, auch wenn es unvorstellbar ist, am Ende so das Elend der Welt in dieser Weise aufzulisten. Dann wird das Elend der Welt doch zum Gegenstand einer technischen Veränderbarkeit. Sie reden ausdrücklich von Klimakrise, das ist letztens bei einer Demonstration in Hamburg nochmal wiederholt worden. Und zwar nicht, weil man einen Begriff der Krise hat, sondern weil man die Deutungshoheit im Meinungskampf gewinnen möchte. Man will nicht begreifen, man will sich einfach durchsetzen in einem Meinungswettbewerb. Die Frage, ob es eine Klimakrise gibt, ob es eine Krise der Natur geben kann. Gibt es eine Identität, einen Widerspruch in der Natur? Und das ist natürlich Unsinn. Ein Baum, der vertrocknet, befindet sich nicht in einer Krise. Wenn man von einer Krise der Natur spricht, ist es immer eine Krise in Bezug auf ein Subjekt, auf das gesellschaftliche Naturverhältnis. Und man käme nicht auf die Idee, dann eine Klimarevolution auszurufen. Man müsste eine soziale Revolution aussuchen. Aber diese Gleichgültigkeit zieht sich dann durch. Es gibt zum Beispiel den Fetisch Information immer wieder völlig redundant. Etwa die erstaunliche Omnipotenz-Fantasie, Zitat, wir tragen das gesammelte Wissen der Menschheit in unsere Hosentasche. Sie meinen also offensichtlich Ihr Smartphone und die Information und was Aufklärung ist und das Denken in Zusammenhängen und weltveränderndes Denken, was nur angeeignet werden kann, indem man sich selbst und die Verhältnisse ändert. Das ist hier offensichtlich völlig aus dem Blick geraten und auch ganz unbekannt. Im Übrigen findet man ein paar Neubauer und Repening im Literaturverzeichnis auch fast nur Internetquellen. Lesen tun sie scheinbar nur im Internet. Und wenn sie einmal Klassiker zitieren, dann kann man nur sagen, sie können nicht mal einen einzigen Satz davon gelesen haben. Ohne Kenntnis der Gesellschaftstheorie und der Sozialphilosophie über die Veränderbarkeit der Dinge, der sozialen Dinge zu reden, das kann eigentlich nicht gut gehen. Beide, Thunberg einerseits, Neubauer Penning andererseits, sehen die Menschheit in ihren Publikationen bedroht, substanziell durch unbegriffene Mächte. Es geht also immer um das Überleben der Menschheit, um eine von Menschen gemachte Apokalypse. Also man spricht nicht über bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, sondern über den Menschen überhaupt. Um die größte Krise der Menschheit und den Fortschritt zur Selbstzerstörung, zur Dystopie als Gegensatz zur Utopie. Angesichts dieser größten Krise, von der man nur wissen kann, wenn man eine Einsicht hat und andere es nicht wissen, stilisieren sich sowohl Thunberg als auch Neubauer Repening von dem, was Luisa Neubauer sagt: Wir sind Weltenretter. Wir sind die Avantgarde. An der Spitze steht Greta, dann kommt Luisa, dann kommt Alex und dahinter kommt die Masse von Fridays for Future. Sie krempeln die Ärmel hoch und packen an und rufen allen zu: Alle werden gebraucht. Sie sind aber auch ohnmächtig. Greta Thunberg redet bisweilen vollkommen infantil. Unsere führenden Politiker haben uns im Stich gelassen, Zitat. Wir sind, das ist jetzt kein Zitat, sondern die Übersetzung, verlassene Kinder. Und man appelliert an diese Politiker und an diese Mächtigen in der Welt. Man appelliert an sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos und bei der Verleihung der Goldenen Kamera sogar, was an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist, bei einer Bewegung, die die Kritik der Verhältnisse auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und Greta ruft diesen Mächtigen entgegen, die sie auch Schurken nennt: Unser Leben liegt in euren Händen. Man gibt also die Aktivität an und hofft offensichtlich auf eine Revolution von oben. Neubauer Repending so ähnlich: Man muss die Mächtigen dieser Welt, die den politischen Willen nicht aufbringen, den Zustand der Welt zu ändern, an ihre Verantwortung erinnern, damit sie künftigen Generationen eine Erde hinterlassen, die bewohnbar ist. Die Mächtigen dieser Welt sind diejenigen, die zur Veränderung der Welt aufgerufen sind. Das wäre die erste Revolution in der Weltgeschichte, die von den Mächtigen ausgeht, die sich selbst dann der Macht berauben. In diesem Sinne folgen beide, Thunberg und Neubauer Repending, einer Verschwörungstheorie, die ja jetzt so ins Gerede gekommen ist, die aber auch bei Fridays for Future vorhanden ist. Es sind andere, die darüber entscheiden, in welchen Umständen wir leben. Wer sind das, diese Leute? Bekannt ist ja Der Slogan, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Also, das wird bewusst gemacht. Da haben sich Regierende und Wirtschaftsvertreter auf den Massendiebstahl verlegt. Und Neubauer und Repping belegen dann auch, welches die Verschwörer in Mächt die Mächtigen in Politik und Wirtschaft sind. Und fügen dem noch an, es sei die Generation ihrer Eltern, die 68er-Generation, die sich die Freiheit genommen hat, sich die Welt anzuschauen, ins Flugzeug gestiegen ist, überall hinzufahren. Und sie sagen geradezu in der Artikulation des Wirtschaftsflügels der CDU oder der konservativsten Kreise in der Jungen Union, dieser Lebensstil der 68er-Generation ist nicht mehr bezahlbar. Und diese Generation, Zitat, lässt uns ins offene Messer laufen. Und Luisa Neubauer hat ja auch, ist ja auch Gender belesen und was, es sind die älteren weißen Männer. Da ist ja auch was dran. Unter diesen Voraussetzungen gibt es bei Thunberg, Neubauer-Repping einen geschichtlichen Analphabetismus. Thunberg sagt, in einer großartigen Erkenntnisanmaßung, die Lösung der Klimakrise ist die größte und komplexeste Herausforderung, vor die der Homo sapiens je gestellt war. Und Neubauer-Repping genauso, es sei die Klimakrise die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Und Luisa Neubauer zitiert dann, um diese Aussage zu belegen, ihre Großmutter. Offenbar eine ausgewiesene Kennerin der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, besonders des 19. und 20. Jahrhunderts, die aber aus der eigenen Familiengeschichte und ihrer eigenen Biografie weiß, von der Barbarei des Nationalsozialismus. Sie weiß von Hiroshima, sie weiß von den Kriegen, sie war in Antifa-Bewegungen aktiv und in der Friedensbewegung und so weiter. Sie weiß also Bescheid. Und diese Großmutter Neubauer hat ihrer Enkelin Luisa dann gesagt, das alles war lösbar, aber die Klimakrise, das ist nicht lösbar. Das ist so, als wenn man jetzt sagen würde, Luisa Neubauer bewirbt sich um den alternativen Nobelpreis und der Hinweis auf ihre Großmutter ist vielleicht auf den Anspruch des Friedensnobelpreises. Wie immer man es sehen will, solche Dinge wie die Einsicht, dass der Nationalsozialismus, der Autoritarismus, Rassismus, Antisemitismus fortdauern und so weiter, und dass das lösbar sei und überwindbar sei, angesichts der Kriege in dieser Welt und von 1 Milliarde Menschen, die im absoluten Elend leben auf dieser Welt, zu sagen, das sind alles lösbare Krisen. Und die ganze Geschichte von Kriegen, die ganze Geschichte dessen, was Hegel die eine Schlachtbank hieß, das sei alles lösbar. Die Klimakrise ist die Krise überhaupt, ist ein geschichtlicher Analphabetismus ohne Ende. Ebenso analog ein utopischer Analphabetismus. Greta Thunberg formulierte immer wieder, alles muss verändert werden, einfach alles. Und man fragt sich, was das sein soll. Sie sagt es aber nicht. Aber sie hatte eine Vorstellung von einem besseren Leben, wie sie leben möchte in Zukunft. Also die Klimagerechtigkeit ist okay. Den armen Ländern soll geholfen werden. Und sie sollen vielleicht auch mal zu einem Lebensstandard kommen, den, Zitat, wir, wenn man das sagen mag, haben. Und dann berichtet sie von ihrer Zukunftsvision, von ihrem Traum, von ihrem 75. Geburtstag. Man kann sich so richtig vorstellen, Greta sitzt dort im Wohnzimmer und fantasiert sich im Kreis ihrer Kinder und Enkelkinder, mit denen sie friedlich ihren 75. Geburtstag feiert, ohne dass die Erde ins Brennen gekommen ist. Also diese Art von Fantasie über die neue, vernünftige Gesellschaft ist etwa die bei Thunberg öfter vorkommt. Und bei Neubau-Reppeling ist so ähnlich. Also außer, dass sie immer von ich Luisa und ich Alex reden. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende Mal oder Hunderte von Malen dies in einem 300-Seiten-Buch vorkommt. Sagen Sie am Ende Ihres Buches, was Sie hoffnungsfroh stimmt. Zitat: Wir haben uns einen Tag hingesetzt und überlegt, was uns glücklich macht. Und fordern dann Ihre Follower auf, dehnt eure Vorstellungskraft, also mit den Instrumenten des Selbstmanagements, und entwerft Visionen. Und sie setzen sich da gemütlich hin und stellen sich die neue Gesellschaft vor. Und vor allen Dingen fragen sie nicht, was für die Menschheit gut ist oder so, sondern was für sie beide als privates Paar, was sie glücklich macht. Ob man überhaupt über Glück reden kann als privates Glück und ob ein nur privates Glück nicht ein ziemliches Unglück ist, kommt ihnen überhaupt nicht in den Sinn. Genauso wie sie eingangs bei Kaffee und Zimtkeksen das Elend der Welt durchgehen, so setze ich hin, bei einem Glas Bier und einem Glas Sekt, wie dort zu lesen ist, und überlegen mal, was macht uns eigentlich glücklich. Und dann lösen sie das auf und beschreiben die schöne neue Welt. Und da gibt es alles in der schönen neuen Welt, also bis zu den Reichen. Es gibt auch Börsen und es gibt auch Unternehmen, die sich von den gegenwärtigen Unternehmen überhaupt nicht unterscheiden und so weiter. Und ihre Vision ist ebenso privatistisch wie gesellschaftlich und ökonomisch konformistisch. Und dann sagen sie noch, man muss sich nur anschauen, um die Aussicht auf eine vernünftige Gesellschaft nicht fallen zu lassen, was die Menschen in den vergangenen 2 Jahrhunderten geschafft haben. Und das soll motivieren zur Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wenn man in die Sozialphilosophie guckt und in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte und die politische Geschichte, dann weiß man, dass spätestens nach der Krise, die das Ende des Liberalismus gebracht hat und den Imperialismus, nämlich die Krise von 1873-79 und noch mehr die Krise von 1929-33, dass gesellschaftliche Veränderungen nicht mehr ins Reich der Freiheit, sondern in die Barbarei führen. Und dass der ewige Friede gewichen ist der Apologie von Krieg. Und nicht nur der Apologie, sondern dem Führen von Krieg und dem Führen von Menschenvernichtung. Man muss sich nur anschauen, was die Menschen in den vergangenen 2 Jahrhunderten geschafft haben. Da muss man viel vergessen, um daraus Hoffnung zu schöpfen. In diesem Sinne haben sowohl Thunberg als auch Neubauer und Repening eine sehr autoritäre und konformistische Vorstellung von der Praxis der Klimaschutzbewegung. Thunberg sagt: Ich, wir müssen die Welt retten. Neubauer sagt mit Repening: Wir sind Weltenretter. Wir müssen die Welt verändern. Wir wissen, dass wir privilegiert sind. Und wir müssen, dass wir unsere eigene Privilegierung zerstören. Das nennen sie im Buch freiwillige Selbstdeprivilegierung. Und das hat Neubauer nochmal in einem Interview im letzten Jahr mit dem Hamburger Abendblatt ausführlich auf einer ganzen Seite dargelegt. Freiwillige Selbstdeprivilegierung. Die Grundlage für diese Lehre von der freiwilligen Selbstdeprivilegierung oder dieser Vision davon ist eine merkwürdige Kenntnis von Geschichte. Und zwar verweist Neubauer auf die Sklavenbefreiung in den Vereinigten Staaten, jedenfalls die formale, am Ende des 19. Jahrhunderts. Und sie entwickelt dort im Buch und im Interview gleichermaßen die Geschichtsschreibung so, dass im Süden der USA ja Sklaven gehalten wurden und dass das ganz normal gewesen ist und die Sklaven haben es auch für normal gehalten. Und dann gab es einen Punkt, als die Sklavenhalter ihr Gewissen entdeckt haben, ihr Über-Ich, ihre moralische Instanz. Und dann haben sie tiefe Schuldgefühle bekommen gegenüber den Sklaven, die sie dort unterdrücken. Und haben sie selbst befreit aus der Fesselung, aus den Fesseln, die sie ihnen selbst angelegt haben. Die Übertragung darauf auf die Freitagsbewegung ist die Praxis, die sowohl Thunberg als auch Neubau als auch Happening dann angeben. Sie sind die Weltenretter, aber als Weltenretter wenden sie sich an kein potenzielles revolutionäres Subjekt in der Gesellschaft oder anders gesagt das einzige revolutionäre Subjekt, was sie in der Gesellschaft kennen, sind die Herrschenden in Wirtschaft und Gesellschaft, in Politik und Kultur. Und das sind die Adressaten ihrer Texte und Reden und von diesen erhoffen sie sich die Veränderung der Verhältnisse. Es muss sich alles ändern, ist die Forderung. Es muss sich gesellschaftlich nichts ändern, ist die Unterstellung. Wenn man sagt, alles ist machbar, man muss es nur machen, unterstellt man immer gleiche gesellschaftliche Verhältnisse. In diesem Sinne ist die Bewegung gesellschaftlich konformistisch und wenn sie das nicht überwindet, ist zu befürchten, wird sich überhaupt nichts ändern. Dann rennt man ohnmächtig gegen Verhältnisse an, die man nicht einmal zum Thema macht, vom Begreifen ganz zu schweigen. Ich möchte sechstens noch ganz kurz wenigstens verweisen darauf, dass die Rechtspopulisten in den Regierungen und Parteien von den USA und Chile und Brasilien und überall auf der Welt bis zur deutschen AfD und zu anderen Ländern auf dieser Welt die Klimakrise ebenso leugnen wie die Covid-19-Pandemie und dass sie beide dies machen, indem sie mit Hayek die Gesellschaftsgeschichte als Teil der Naturgeschichte begreifen, als eine spontane Ordnung, in die man nicht eingreifen darf. Man kennt das auf einer völlig anderen Ebene, nicht beim Klimaschutz, sondern bei den Impfgegnern. Und dass jede Intervention wieder die Natur ist und dass man deshalb dort nicht eingreifen kann. Also ist gefordert eine Volksgemeinschaft des freiwilligen Konformismus, des Sozialdarwinismus, des Wettbewerbs als der Institution einer, wie es bei den Neoliberalen heißt, im Anschluss an Darwin, wo das noch Aufklärung war, als der Institution der selektiven Ausmerzung. Abschließend noch einige kleine Bemerkungen zur Frage der Natur und der Kritik angesichts der Revolte der gesellschaftlich unbeherrschten Natur. Also der Kontext, dass es eine Versöhnung mit der Natur ohne eine gesellschaftliche Versöhnung nicht geben kann. Luisa Neubauer hat das Ziel ihres Lebens benannt, im Einklang mit der Natur zu leben. Dass das aus der Lehre der Stoa ist, wird sie kaum wissen. Und wenn sie es gewusst hätte, hätte es sie nicht formuliert. Aber diese völlig unreflektierte Formulierung von dem, was Natur heißt, im Einklang mit der Natur, heißt, dass sie überhaupt keine Vorstellung hat, dass Natur immer ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse ist und dass es so etwas wie eine Natur an sich nicht gibt und dass man die Natur an sich auch nicht retten kann. Und auch christlich ist die Bewahrung der Schöpfung keine Natur an sich. Wenn man von Natur redet, dann findet man in der Antike, dass die Welt der Physis, der Natur, von der Welt des Ethos, gar nicht der Tugend, gar nicht weiter unterschieden ist, sondern dass auch die Natur moralische Qualitäten und subjektiv handelnd ist. Man findet in der Renaissance und im Merkantilismus, also etwa zwischen 1400 und 1700, 1750, mit Francis Bacon im Jahre 1620 formuliert, die Fantasie, dass die Natur subjektiv und göttlich sei und die Naturbeherrschung deshalb immer ein Gewaltakt gegen die Natur ist, sodass hier eine industrielle Naturbeherrschung zunächst mal undenkbar ist. Man kann Experimente machen, aber am Ende ist die Natur göttlich und subjektiv, und Leonardo da Vinci hat das übersetzt in die Erkenntnislehre: von den Dingen gehen sie, strahlen aus, treffen ins Auge, und es ginge darum, dann dieser subjektiven Natur durch den Maler und Zeichner zum Ausdruck zu verhelfen. Ein Bruch damit, der revolutionäre Liberalismus, und da gibt es Naturbegriffe ohne Ende. Die grundlegende Lehre ist die, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, die gesellschaftliche Welt und die Welt der Natur auseinandertreten, als Subjekt und Objekt. Und dass auf der einen Seite die Verhältnisse in der Gesellschaft zu revolutionieren sind und auf der anderen Seite ebenso, dass den politisch-ökonomischen Revolutionen die industrielle Revolution zu entsprechen hat. Man findet die Rede von einer ersten Natur, einer sinnlichen Natur und einer zweiten übersinnlichen Natur. Man findet die Rede von einem Naturzustand und von den Naturrechten des Menschen. Man findet die Fantasie bei Marx in der deutschen Ideologie ausgesprochen und im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie 1859 zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, dass die wahre menschliche Freiheit in der Beherrschung der Natur besteht. Man findet im 19. Jahrhundert die Wissenschaft von der Gesellschaft vom Logos der Societas, die Soziologie, als Theorie der Gesellschaftsnatur, die sich von der äußeren Natur und der inneren Natur gar nicht unterscheidet, Auguste Comte. Und zeitgleich wird die Biologie begründet als Theorie der Naturgesellschaft, von der Marx gesagt hat, der Darwin hat den englischen Konkurrenzkapitalismus nur auf den Galapagosinseln entdeckt. Man findet nach 1873, nachdem die wissenschaftlich-technische Naturbeherrschung umgeschlagen ist nicht nur in die Produktion von Konsumptions-, sondern auch von Destruktionsmitteln und der Erste Weltkrieg dann aufschien schon als mit wissenschaftlich-technischen Mitteln geführter Krieg, Nietzsches Utopie einer erlösten Natur, die erlöst wird nicht mehr durch Rationalität oder Vernunft, sondern durch die Kunst, die Philosophie des Impressionismus. Man findet nach 1933 die Diagnose der kritischen Theorie, dass Staatskapitalismus und Nationalsozialismus beides Formen einer positivistischen, die Natur beherrschenden Gesellschaft sind, sodass einzig die Utopie einer Versöhnung mit der Natur aufbewahrt in ungleichzeitigen kulturellen Instanzen wie der Kunst im Judentum oder der Triebtheorie dann den Trieben des Menschen durch Freud analysiert zu halten ist. Und man findet endlich praktiziert nach den Weltwirtschaftskrisen von 1971, 73, 75, 81 durchgesetzt den Neoliberalismus, der die Wettbewerbsökonomie als Fortsetzung der darwinistischen Naturgeschichte und Evolution beinhaltet. Und angesichts dieser Spiegelung der Verhältnisse in der Natur, resultierend vorläufig im Neoliberalismus als der Ordnung die sagt, die Gesellschaft als Ganze ist unerkennbar, nicht steuerbar und nicht veränderbar. Die Geschichte ist nicht veränderbar und nicht einsehbar. Es gibt keine Utopien, die über das Bestehende hinausweisen. Liegt die Frage auf die Hand, wie ist Kritik theoretisch und praktisch unter diesen Verhältnissen möglich? Wie kann man, wenn dies die klassische Gesellschaftstheorie ist, die Kritik der politischen Ökonomie von Marx weiterentwickeln zu einer geschichtsphilosophisch belehrten und utopisch gerichteten Kritik des neoliberalen Kapitalismus, die sich nicht bescheidet bei der Interpretation der Welt, sondern sich in revolutionärer Praxis vollendet, mit dem Ziel einer Vernunftutopie, der Utopie einer Versöhnung der Menschheit mit der Natur und mit sich selbst, wie Engels dies formuliert hat, wie Marx dies ähnlich formuliert hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Es ist ungefähr der normale Zeitrahmen eines Vortrags gewesen. Vielen Dank.